Wenn es das Matriarchat ist, das sich durchsetzt, konzentrieren sich die Kulte im Licht des Jahres in einer Symbolik der nachhyperboreischen Natur im rein materiellen Feuer, in den Zeremonien des Lichts zur Wintersonnenwende, die den matriarchalen Glauben der Wiederverkörperung beeinflussen. Die fromme Religiosität, das Yoga-Bhakti, das vedantische Samadhi des Zusammenschlusses im ursprünglichen Sein, in dem Einen, die Betonung im Chakra Anahata des Herzens. Das Höchste, das man erreichen könnte, ist das Chakra Sahasrara, dem Mantra Saham, ich bin du, der Androgynus. Die patriarchale Einweihung macht von dem Raya-Yoga, das tantrische Yoga, Gebrauch, mit dem Kaivalya anstelle des Samadhi, die vollständige Trennung, die absolute Personalität, die Individualisierung jenseits des Chakra Sahasrara, nach Sunya die Leere, das Nirvana hin, heraustreten zu etwas nie Erträumten, nicht einmal von den größten Pilgern der Sehnsucht. Mit dem Saham entgegengesetzten Mantra Hamsa, Ham ist Shiva, Sa ist Parvati, El und Ella getrennt und vereint für immer, vereint in der Trennung. Das ist der Weg der Krieger und der Walküren Wotans. Es gibt keine Wiederverkörperung, sondern Unsterblichkeit, Austritt, ein Sprung innerhalb einer nicht vorhandenen Blume. Die Sonne, die heute die Erde erhellt, ist eine neue Sonne, die mit dem Verschwinden Asgards und dem Sturz in die Welt der dichten Materie, mit dem Verfall der Energie des Erlöschens erschien. Die Natur ist auch eine andere. Die deutschen Romantiker haben recht, als sie glaubten, laut Novalis, dass die Natur verändert und vergeistigt werden könnte durch ihren magischen Idealismus. Erneuert, verwandelt, verklärt, der Herrschaft der zyklischen Atmung des Demiurg durch den gleichzeitigen Kampf und das Opfer des hyperboreischen Helden entrissen. In dem Maße, wie man in der Spirale der Involution absteigt, wiederholt sich der grundlegende Anlass des Dramas in anderen, geschlosseneren, tieferen und kleineren Kreisen. Patriarchat und Matriarchat lösen einander ab und entarten in Stämmen der Amazonen oder männlichen Tyrannei. Das silberne Zeitalter, das hauptsächlich die Vorherrschaft in Atlantis gehabt haben mag, hat noch nicht ausschließlich matriarchalisch sein können. Sicherlich hat es einem Zwischending beider Grundsätze, Yang und Yin, entsprochen, wie es der platonische Bericht und die Hinweise von Diodor ahnen lassen. Dort ist auch die magische Hochzeit vollzogen worden, als reinigende Einweihung, eine verwandelnde Alchemie. Am Gipfel einer Rassenpyramide würden sich die arischen Siddhas befinden. Die übrigen farbigen Rassen hätten zu dieser Einweihung keinen Zutritt, sie entsprechen den Sklaven von Atlantis. Als dieser Kontinent auch verschwand, dem bronzenen Zeitalter, dem Dwapara-Yuga den Weg freigebend, verteilten sich die Sklaven auf die neuen Länder, die Erinnerung an ein Wissen mitnehmend, das für sie auf Atlantis unerreichbar war, welches sie nun aber beanspruchen, es jedoch verzerrend. Im großen Chaos am Ende eines Yuga haben sie sich möglicherweise eines Geheimnisses bemächtigt, das sie aber niemals werden gebrauchen können. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass der polare Kontinent durch das Einwirken eines Feuers vom Himmel verschwunden ist, durch den Sturz eines Kometen oder eines Mondes. In der Völuspá sagt man uns auch, dass der Wolf Fenrir den Mond verschlingt, ebenso Wotan und den Baum Mjotvedr. Atlantis geht im Wasser unter durch eine große Flutwelle in nur einer Nacht, erzählt uns Platon. Das materielle Symbol entspricht immer der geistigen Substanz. Mo-Uru ist das Land des Wassers, Poseidon ist der König der Meere, Kalypso, seine Tochter, ist die Königin der mysteriösen Insel Ogygia. Seine drei anderen Töchter sind die Hesperiden, die möglicherweise den Garten der goldenen Äpfel der Iduna oder Idhuna, der Gemahlin Baldurs, im polaren Hyperborea wiedererstehen lassen. Alle überlieferten Legenden, die die große Verschwörung nicht zum Schweigen verurteilen konnte, erzählen uns von einer Sintflut, die die Welt zerstört hat. In Amerika wird dies von El Popol Vuh berichtet. Popol Vuh ist die Legendensammlung der Quichsprache Volksbuch der Maya. Der überlebende Führer hat viele Namen. Tamanduare, Noah, Njörd, der Yama-Hindu, der iranische Yama, der keltische Beogran, Deukalion, Gilgamesch, Shamasnapti-Shin, Romulus, Karna, alle gründen sie neue Völker aus dem Nichts. Die nordische Sage berichtet, dass die Überlebenden sich retteten, indem sie in die innere Erde gingen, durch den Grund eines Vulkans, bis sie die hohle Erde unter dem Meer erreichten. Dort bewahrten sie den Keim. Die Tuatas de Danann gingen nach Avalon. Im alten Mexiko verschwindet der König Huemac im Eingang zur unterirdischen Welt in die Höhle von Chapultepec, woher er eines Tages zurückkehren muss, um das Reich wieder aufzubauen. Trapalan, Tollan, Avalon, Asgard, dort befinden sich alle die Toten, die nicht gestorben sind. Die Kaiser von Huemac, des Codex Chimalpopocar, aus der Chronik des Xaxtiquel, auch Enoch verschwindet in Richtung des äußersten Westens, als sich eine Katastrophe ereignen musste, aufgrund der Vermischung der Engel, der Nephilim, mit den Töchtern der Menschen. Alle werden wiederkehren, wenn das letzte Yuga nach den Zwischenzeiten des Sandhya und des Sandhyansa beendet ist. Deswegen sagte Pindar, weder über See noch über Land wird man heute den Weg finden, der zu Hyperborean führt. Es ist nicht möglich, weil sie in eine parallele, gleichzeitige Welt gingen, durch ein Fenster, durch eine Spalte tretend, nicht in ein entsprechendes Universum, sondern in das einer anderen Wesenheit. Für den, der noch zu lesen vermag, was in Zeitaltern geschrieben worden ist, in denen noch ein wenig das alte Licht leuchtete und welches wie durch ein Wunder nicht von der großen Verschwörung vernichtet wurde, wird noch genügend offenbart werden durch einige Zeilen des Pindar, des Hesiod, Plutarch und vor allem des Platon. Plutarch schreibt, dass die Menschen des Nordens sich nur im schlafenden Zustand mit Kronos in Verbindung setzen könnten, mit dem zeitverschlingenden Gott. Aus der Zeit aussteigen. Kronos Saturn ist der Gott des Satya-Yuga von Hyperborea. Er ist Wotan, nur im Astralkörper wird man bis zu ihm gelangen können. Plutarch drückt dies aus im »Das Gesicht, das sich auf der Mondscheibe befindet«. Auch Moctezuma, der letzte Aztekenkönig, hat sich, von seiner Einweihung Gebrauch machend, mit seiner anderen Materie bis Aztlan begeben können, das verschwundene Land der göttlichen Vorfahren, das in eine feinere Welt verdrängt wurde, in eine andere Hälfte der Sinne. Dort lebt die weiße Göttin, die Mutter des Huitzilopochtli.